Der Evolutionsbiologe Charles Darwin hatte beobachtet, dass bei den Vögeln die guten Sänger gegenüber nicht so guten erhebliche Vorteile bei der Partnerwahl hatten. Und er schloss daraus, dass ihr Gesang auf die Werberufe der Vögel während der Paarungszeit zurückgeht. Nun ja, ob das bei den Menschen auch so war, man weiß es nicht. Es ist ja die Frage, was wir vom Anfang generell wissen. Wir wissen, das muss man gleich am Anfang sagen, eigentlich nichts über die Ursprünge der Sangeskunst, der Liedkunst und der Lyrik. Man kann im Nachhinein bestimmte Dinge so herausfiltrieren. Und Orpheus, der Sänger, das Lied, das findet sich ja bei den ersten griechischen Texten. Und das Erste, was wir an großen antiken Texten kennen, ist Homer, von dem wir eigentlich alles beziehen. Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Helmut Böttiger ist auf der Suche nach Orpheus, jener mythischen Gestalt der griechischen Antike. Orpheus, der mit seinem Gesang nicht nur die Menschen beeindruckte, sondern auch Tiere und Pflanzen, Steine sogar, Nymphen und Sirenen, Göttinnen und Götter. In den antiken Mythen spielte Orpheus eine ganz herausgehobene Rolle. Durch die Jahrhunderte hindurch wurde die Geschichte des Sängers Orpheus immer und immer wieder besungen und erzählt, und alle beriefen sich auf Homer. Doch was wissen wir schon über ihn? Wir wissen gar nicht, ob es Homer jemals gegeben hat. Wir wissen nicht, wie diese Texte in diese schriftliche Fassung gekommen sind, die erst im 2. Jahrhundert vor Christi in unserer Form vorliegt. Man kann nur mutmaßen. Nicht einmal, dass mit der Sprache alles begonnen hätte, sei sicher. Wir haben den Satz im Kopf, im Anfang war das Wort, was so nicht ganz richtig ist, weil im Anfang war natürlich der Klang, der Rhythmus, die Stimme, die sich dann versucht hat zu artikulieren. Es gibt ja in der Wissenschaft ein großes Problem, wie der Übergang vom Primaten zum Menschen genauer ausgesehen hat. Vor allem das Geheimnis, wie der Mensch zur Sprache gekommen ist, wie er die Wörter gebildet hat. Da gibt es zwischen dem Affen und dem Menschen eine Sperre. Da gibt es keine Kontinuität. Die Sprache eines Menschen setzt wo ganz anders ein und nicht bei der Tradition, bei der Evolution von den Primaten, von den Affen. Da muss es etwas ganz Neues geben. Man konnte schon feststellen, natürlich unterscheidet der Mensch sich dadurch, dass er den aufrechten Gang langsam erlernt hat. Und auch die Aufrichtung des Kehlkopfs spielt eine bestimmte Rolle für die Bildung der Stimme, der Artikulation. Da bildet sich etwas aus. Jetzt gibt es Studien von Anthropologen, die auf etwas ganz Neues hinweisen, dass der Mensch von ganz woanders herkommt, hat sich nicht am Affen orientiert mit der Ausbildung der Stimme, sondern an den Vögeln. Die Vögel waren schon vorher da. Sie waren parallel zu den Affen schon tätig und an den Vögeln, die eine sehr ausdifferenzierte Grammatik der Sprache haben, mit einer sehr breit gefächerten Artikulation, da hat sich die beginnende Stimme des Menschen ausgerichtet. Und wenn man schon eine einfache Kohlmeise anschaut, ist man verblüfft, welche Vielfalt an Artikulationsmöglichkeiten da ist. Das ist die Vorlage eigentlich für die menschliche Stimmbildung. Man kann zugespitzt sagen, der wahre Mensch beginnt mit dem Gesang der Vögel. Der wahre Mensch versucht sich aus Lauten, Klang, Rhythmus mit seiner Stimme zu artikulieren. Das tut er, hier ist sich die Wissenschaft weitgehend einig, aus religiösen Gründen und in rituellen Kontexten. Zur Anrufung der Götter bildet sich aus, was man erste Lieder nennen könnte. Ganz ähnlich sieht es der Musikethnologe Lars Christian Koch, Direktor der ethnologischen Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin im Humboldt-Forum. Ich sage es mal sehr einfach, seitdem der Mensch eine Stimme hat, wird er in einer gewissen Weise die Stimme genutzt haben, um sich künstlerisch auszudrücken. Und wir nämlich akzeptieren, dass Menschen auch schon in der frühen Zeit wussten, dass Klang eine Auswirkung hat auf Gemeinschaft, auf Leben, Zusammenleben, können wir auch davon ausgehen, dass es stimmliche Aspekte gab, die da eine ganz klare Rolle gespielt haben. Zwar würde die Stimme als Instrument keine Spuren hinterlassen, Zeitlich einordnen ließen sich frühe Gesänge aber durchaus. Reden wir jetzt von einer wirklichen Kultur, von der Einbindung von Musik in bestimmte kulturelle Zusammenhänge. Da kann ich zurückgehen auf die ersten Funde von Musikinstrumenten auf der Schwäbischen Alb. 30.000, 40.000 Jahre geschätzt. Die ersten definitiven Zeugnisse für musikalische Praxis. Da können wir davon ausgehen, dass das nicht einfach so gemacht wurde, dass wir eine Einbettung gehabt haben in bestimmte rituelle Kontexte. Damit hatten sie eine Musikkultur. Da haben wir sie wieder, die rituellen Kontexte. Die Anbetung göttlicher oder bald auch weltlicher Herrschaft, um Gemeinschaft zu stiften bei Jagd- oder Opferritualen. Und wo man Musikinstrumente benutzte, wurde dazu gesprochen, gerufen oder eben auch gesungen. Das ist immer die Frage, ab wann spreche ich von Rezitation, ab wann von Gesang? Ich gehe über eine Terz hinaus, habe ich dann schon Gesang, ja oder nein? Eine akademische Frage, letztlich nicht zu beantworten. Wenn ich nur Hallo rufe, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, dann beschreibt der Tonunterschied immer eine Quart. Das ist ein musikalisches Intervall. Jede Professionalisierung von Musik, auch jede Ausbildung musikalischer Theorie, sagt Lars Christian Koch, sei sehr früh schon einhergegangen mit einer bestimmten Form von höfischer Kultur. In Ägypten, im Gebiet von Sumer, im südlichen Mesopotamien, im antiken Griechenland, in Indien, in China. Der gesamte Bereich Ostasien, China, Korea, Japan etwas später in dem Bereich, hat das auch schon sehr früh stattgefunden. Im Prinzip überall da, wo sie höfische Kulturen hatten und Musik als Repräsentationsausdrucksform oder als Repräsentationsmittel genutzt wurde, da werden sie dann auch eine Form von Professionalisierung haben. Es gab dann so etwas wie Hofmusiker. Leute, die angestellt waren, die davon leben konnten und dann auch eine entsprechende Ausprägung des Repertoires erarbeitet haben. Wie das frühe Singen geklungen haben mag, das ist nicht zu rekonstruieren. Es gibt aber Musik, sehr alte Musik, die bis heute weiterlebt, natürlich immer wieder verändert wurde, dem Zeitgeschmack angepasst, doch im Kern kann sie tausende Jahre alt sein.